Kapitel 10 Ja-Nein-Fragen. Beispiel: Sie kommt aus Berlin. Stimmt das? Kommt sie wirklich aus Berlin? Stimmt das? Kommt sie wirklich aus Berlin? Stimmt das? Kommt sie wirklich aus Berlin? Und jetzt Sie. Sie kommt aus Berlin. Stimmt das? Kommt sie wirklich aus Berlin? Sie hat 10 Katzen. Stimmt das? Hat sie wirklich 10 Katzen? Sie fliegt nach Peking. Stimmt das? Fliegt sie wirklich nach Peking? Sie spricht 5 Sprachen. Stimmt das? Spricht sie wirklich 5 Sprachen? Sie ist schon lange in Deutschland. Stimmt das? Ist sie wirklich schon lange in Deutschland? Sie spielt Gitarre. Stimmt das? Spielt sie wirklich Gitarre? Sie geht gerne ins Theater. Stimmt das? Geht sie wirklich gerne ins Theater? Sie arbeitet als Fußballtrainerin. Stimmt das? Arbeitet sie wirklich als Fußballtrainerin?